Abschnitt 14 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage von Advokat Vincent Gilmore in Chancery Lane, London. Teil 2. Bei Tische trafen wir alle wieder zusammen. Sir Percival war bei so lauter, munterer Laune, dass ich ihn kaum als denselben Mann wiedererkannte, dessen ruhiger Takt, feine Bildung und klarer Verstand in der Unterredung am Morgen einen so günstigen Eindruck auf mich gemacht. Die einzige Spur seines früheren Selbst, die ich bemerken konnte, erschien hin und wieder in seiner Art und Weise gegen Miss Fairley. Ein Blick oder ein Wort von ihr unterbrach sein lautestes Lachen, seine heiterste Rede und genügte, dass er sofort seine ganze Aufmerksamkeit ihr zuwandte. Obgleich er nie sie offenbar in die Unterhaltung zu ziehen suchte, so ließ er doch nie die geringste Gelegenheit vorübergehen, sie zufällig mit hineinzuziehen und ihr unter diesen günstigen Verhältnissen solche Worte zu sagen, wie ein Mann von weniger Takt und Zartgefühl ihr gerade in dem Augenblicke gesagt hätte, wo sie ihm einfielen. Ziemlich zu meinem Erstaunen schien Miss Fairley sich seiner Aufmerksamkeit bewusst, ohne dadurch eben besonders berührt zu sein. Sie war von Zeit zu Zeit ein wenig verwirrt, wenn er sie ansah oder zu ihr sprach, aber sie wurde nie wärmer gegen ihn. Rang, Vermögen, feine Bildung, gutes Aussehen, die Achtung eines Gentleman und Verehrung eines Liebenden wurden ihr demütig zu Füßen gelegt, aber dem Anscheine nach alles vergebens. Am folgenden Morgen Dienstag ging Sir Percival in Begleitung eines der Diener als Führer nach Todds Ecke. Seine Nachfragen, wie ich später erfuhr, blieben ohne Erfolg. Nach seiner Rückkehr hatte er eine Unterredung mit Mr. Fairley und nachmittags ritt er mit Miss Halcombe aus. Nichts ereignete sich weiter, das des Erwähnens wert wäre. Der Abend verging wie gewöhnlich. Es war keine Veränderung in Sir Percival, keine in Miss Fairley. Die Post am Mittag brachte ein Ereignis, die Antwort von Mrs. Catherick. Ich nahm eine Abschrift von dem Dokument, die ich aufbewahrte und hier anführen will. Es enthielt Folgendes. Madame, ich habe die Ehre, Ihnen den Empfang Ihres Briefes anzukündigen, in welchem Sie mich fragen, ob meine Tochter mit meinem Mitwissen und meiner Einwilligung unter ärztlicher Aufsicht gestellt und ob Sir Percival Glides Anteil an der Sache derart gewesen, dass er den Ausdruck meiner Dankbarkeit verdiente. Genehmigen Sie auf beide Fragen meine bejahende Antwort und erlauben Sie, dass ich mich zeichne, gehorsamst Jane Anna Catherick. Kurz, scharf und bestimmt. Der Form nach für eine Frau fast zu sehr ein Geschäftsbrief, dem Inhalte nach die deutliche Bestätigung der Angabe Sir Percivals, die wir uns nur wünschen konnten. Dies war meine Ansicht und mit gewissen unbedeutenden Vorbehalten auch die von Miss Halcombe. Sir Percival schien über den kurzen, scharfen Ton des Briefes nicht erstaunt, als wir ihm denselben zeigten. Er sagte uns, Mrs. Catherick sei eine Frau von wenig Worten, eine scharfsichtige, gerade, fantasielose Person, die ebenso kurz und deutlich schreibe, wie sie spreche. Die nächste Pflicht, die uns oblag, da jetzt die Antwort angelangt, war die, Miss Fairley mit Sir Percivals Erklärung bekannt zu machen. Miss Halcombe hatte dies übernommen und das Zimmer verlassen, um zu ihrer Schwester zu gehen, als sie plötzlich wieder zurückkehrte und sich neben dem Lehnstuhle niedersetzte, in welchem ich die Zeitung las. Sir Percival war einen Augenblick vorher hinausgegangen, um sich die Pferdeställe anzusehen, und es war niemand als wir beide im Zimmer. »Wir haben also wirklich und getreulich alles getan, was wir tun konnten«, sagte sie, indem sie Mrs. Cathericks Brief hin und her wandte. »Wenn wir Sir Percivals Freunde sind, die ihn kennen und ihm trauen, so haben wir alles, ja mehr als notwendig war, getan«, sagte ich etwas verdrießlich über diese Rückkehr ihrer Zögerung. »Sind wir aber Feinde, die ihn beargwöhnen, »An eine solche Alternative ist nicht zu denken«, unterbrach sie mich. »Wir sind Sir Percivals Freunde, und falls Großmut und Langmut noch etwas zu unserer Achtung für ihn hinzufügen könnten, so sollten wir sogar seine Bewunderer sein. Sie wissen, dass er gestern eine Unterredung mit Mr. Fairley hatte und später mit mir ausritt.« Ich sah sie zusammen fortreiten. Wir unterhielten uns zuerst von Anna Catherick und der seltsamen Art und Weise, in der Mr. Hartwright mit ihr zusammentraf. Aber wir ließen diesen Gegenstand bald fallen, und Sir Percival sprach dann in den uneigennützigsten Ausdrücken über sein Verhältnis zu Laura. Er sagte, er habe bemerkt, dass sie niedergeschlagen sei und, falls man ihn nicht von dem Gegenteil unterrichte, so müsse er dieser Ursache die Veränderung in ihrem Benehmen gegen ihn während seines gegenwärtigen Besuchs zuschreiben. Falls jedoch dieser Veränderung eine ernstere Ursache zum Grunde liegt, so beschwöre er mich, sowohl als Mr. Fairley, ihrer Neigung keinen Zwang anzutun. Das Einzige, warum er sie in diesem Falle nur bitte, sei, dass sie sich zum letzten Mal der Umstände erinnere, unter welchen ihre Verlobung stattgefunden und welcher Art sein Benehmen vom ersten Augenblicke derselben bis zu diesem gewesen sei. Falls sie nach reiflicher Überlegung dieser beiden Fragen wirklich wünsche, dass er seine Ansprüche auf die Ehre, ihr Gemahl zu werden, zurücknehme, und falls sie ihm dies mit ihren eigenen Lippen sagen wolle, so werde er sich selbst aufopfern und sie freilassen. Kein Mann konnte mehr sagen, Miss Hellcamp. Soweit meine Erfahrung geht, würden wenige Männer so viel gesagt haben. Sie schwieg eine Weile, nachdem ich gesprochen, und sah mich mit einem seltsamen Ausdrucke der Verlegenheit und Betrübnis an. »Ich beschuldige niemanden und argwöhne nichts«, rief sie plötzlich aus, »aber ich will die Verantwortlichkeit, Laura zu dieser Heirat zu überreden, nicht auf mich nehmen.« »Nun, das ist ja gerade das Verfahren, das Sir Percival sie einzuschlagen ersucht hat«, sagte ich erstaunt. »Er hat sie gebeten, ihrer Neigung keinen Zwang anzutun.« »Und indirekt nötigt er mich dazu, wenn ich ihr seine Botschaft sage.« »Wie ist das möglich?« »Befragen Sie Ihre eigenen Erfahrungen über Laura, Mr. Gilmore. Wenn ich ihr sage, sich der Umstände ihrer Verlobung zu erinnern, wende ich mich an zwei der stärksten Gefühle ihrer Natur, an ihre Liebe zum Andenken ihres Vaters und an ihre unerschütterliche Wahrheitsliebe. Sie wissen, dass sie noch nie in ihrem Leben ein Versprechen gebrochen hat. Sie wissen, dass sie in diese Verlobung zu Anfang der tödlichen Krankheit ihres Vaters willigte, welcher auf seinem Sterbelager voll Hoffnung und Freude von ihrer Vermählung mit Sir Percival Glyde sprach. Ich gestehe, dass mich diese Ansicht der Sache ein wenig verdroß. »Sie wollen doch sicherlich nicht darauf anspielen«, sagte ich, »dass Sir Percival, als er gestern zu Ihnen sprach, auf einen solchen Erfolg spekuliert hätte?« Ihr offenes, furchtloses Gesicht antwortete mir, ehe sie sprach. »Denken Sie, dass ich einen Augenblick in der Gesellschaft eines Mannes bleiben würde, den ich einer solchen Schlechtigkeit fähig hielte?« fragte sie aufgebracht. Es tat mir wohl, ihre tiefe Entrüstung auf mich herabblitzen zu fühlen. »In meinem Beruf sieht man so viel Bosheit und so wenig wirkliche Entrüstung.« »In dem Falle«, sagte ich, »entschuldigen Sie mich, wenn ich Ihnen sage, dass Sie über den Bereich der Sache hinausgehen. Welcher Art auch die Folgen sein mögen, Sir Percival hat das Recht zu verlangen, dass Ihre Schwester ihre Verlobung von jedem Gesichtspunkte aus reiflich überlege, ehe sie fordert, dass man sie derselben entbinde. Falls jener unglückselige Brief Sie gegen ihn eingenommen, so gehen Sie sogleich und sagen ihr, dass er sich in Ihren und meinen Augen gerechtfertigt hat. Was kann sie dann noch gegen ihn einzuwenden haben? Welche Entschuldigung kann sie möglicherweise dafür haben, wenn sie ihre Meinung über einen Mann ändert, den sie schon vor 2 Jahren als ihren künftigen Gemahl annahm? »In den Augen des Gesetzes und der Vernunft keine, Mr. Gilmore, das glaube ich wohl. Falls sie noch zögert und ich noch zögere, so müssen sie unser sonderbares Betragen, wenn es ihnen beliebt, in beiden Fällen der Laune zuschreiben, und wir müssen den Tadel ertragen, so gut wir eben können.« Mit diesen Worten erhob sie sich plötzlich und verließ mich. Wenn einem vernünftigen Frauenzimmer eine ernste Frage vorgelegt wird und sie derselben durch eine leichtfertige Antwort ausweicht, so ist dies in 99 Fällen von Hunderten ein sicheres Zeichen, dass sie etwas zu verhehlen hat. Ich kehrte zu meiner Zeitung zurück, indem ich stark vermutete, dass Miss Halcombe und Miss Fairley ein Geheimnis hatten, das sie mir sowohl als Sir Percival verbargen. Mir schien dies hart gegen uns beide, namentlich gegen Sir Percival. Meine Zweifel, oder um mich richtiger auszudrücken, meine Überzeugung wurde durch Miss Halcombes Sprache und Benehmen bestätigt, als ich sie später am Tage wiedersah. Sie war misstrauisch, kurz und zurückhaltend, als sie mir den Erfolg ihrer Unterredung mit ihrer Schwester mitteilte. Miss Fairley, wie es schien, hatte ihr ruhig zugehört, als sie ihr die Briefaffäre aus dem richtigen Gesichtspunkte vorlegte. Als aber Miss Halcombe ihr darauf mitteilte, dass Sir Percivals Besuch in Limeridge den Zweck habe, sie zu bitten, den Tag für die Vermählung festzusetzen, tat sie jeder ferneren Erwägung des Gegenstandes Einhalt, indem sie um Zeit bat. Wenn Sir Percival sie jetzt noch verschonen wolle, so verpflichte sie sich ihm, vor Ablauf des Jahres noch ihre entscheidende Antwort zu geben. Sie hatte mit solcher Angst und Aufregung um diesen Verzug gefleht, dass Miss Halcombe ihr versprochen, nötigenfalls ihren Einfluss geltend zu machen, um ihn für sie auszuwirken, und auf Miss Fairleys ernstliche Bitten hatte damit jede fernere Unterhaltung über die Heiratsfrage geendet. Dies rein temporäre Übereinkommen mochte der jungen Dame gelegen genug sein, den Schreiber dieser Zeilen setzt es jedoch einigermaßen in Verlegenheit. Die Frühpost hatte mir einen Brief von meinem Kompagnon gebracht, welcher mich nötigte, am folgenden Tage mit dem Nachmittagszuge nach London zurückzukehren. Es war höchst wahrscheinlich, dass ich keine zweite Gelegenheit finden werde, um in dem Jahre noch einmal nach Limeridge House zu kommen. Gesetzt nun Miss Fairley entschloss sich endlich, ihre Verlobung gelten zu lassen, so wurde in jenem Fall die notwendige persönliche Unterredung mit ihr, ehe ich den Heiratskontrakt aufsetze, fast eine Unmöglichkeit, und wir würden genötigt sein, schriftlich über Sachen übereinzukommen, welche immer mündlich verhandelt werden sollten. Ich sagte nichts von dieser Schwierigkeit, bis Sir Percival über den Verzug befragt worden. Er war ein zu galanter Mann, um nicht sofort ihren Wunsch zu gewähren. Als Miss Halcombe mich hiervon unterrichtete, sagte ich ihr, dass ich durchaus mit ihrer Schwester sprechen müsse, ehe ich Limeridge verlasse, und es wurde daher bestimmt, dass ich Miss Fairley am nächsten Morgen in ihrem Wohnzimmer sprechen solle. Sie kam nicht zu Tische, noch später abends herunter. Unwohlsein wurde als Entschuldigung angegeben, und Sir Percival schien mir ein wenig verdrossen auszusehen, als er es hörte, wozu er gewiss Ursache hatte. Am folgenden Morgen, sobald das Frühstück vorbei war, ging ich zu Miss Fairleys Wohnstube hinauf. Das arme Mädchen sah so blass und traurig aus und kam mir so bereitwillig und hübsch entgegen, dass mein Entschluss, sie über ihre Laune und Unentschlossenheit auszuzanken, sofort wankte. Ich führte sie zu dem Sitze zurück, den sie verlassen, und setzte mich dann ihr gegenüber. Ihr mürrisches kleines Windspiel war in der Stube, und ich war vollkommen auf einen knurrenden, bellenden Empfang von ihm vorbereitet. Seltsamerweise aber täuschte das wunderliche kleine Tier meine Erwartungen, indem es mir auf den Schoß sprang und seine spitze kleine Schnauze vertraulich in meine Hand steckte. »Sie haben früher oft auf meinem Schoße gesessen, mein liebes Kind«, sagte ich, »und jetzt scheint Ihr kleiner Hund entschlossen, den von Ihnen verlassenen Thron einzunehmen. Ist diese hübsche Zeichnung von Ihnen?« Ich deutete auf ein kleines Album, das neben ihr auf dem Tische lag und in dem sie offenbar geblättert hatte, als ich hereinkam. Die Seite, an der es offen lag, zeigte eine sehr hübsche, vollendete Landschaft in Wasserfarbe. Dies war die Zeichnung, welche meine Frage diktiert hatte. Eine allerdings sehr müßige Frage, aber wie hätte ich wohl, so wie ich meine Lippen öffnete, von Geschäften anfangen können? »Nein«, sagte sie, etwas verlegen von der Zeichnung hinwegblickend, »sie ist nicht von mir.« Sie hatte eine unruhige Gewohnheit der Finger, deren ich mich aus ihrer Kindheit erinnerte, immer mit dem ersten Gegenstand, der ihr zur Hand kam, zu spielen, wenn jemand mit ihr sprach. Bei dieser Gelegenheit wanderten sie nach dem Album und spielten zerstreut mit dem Rande der kleinen Wasserfarbenskizze. Der Ausdruck der Trauer auf ihrem Gesichte wurde tiefer. Sie sah weder mich noch die Zeichnung an. Ihre Augen bewegten sich unruhig von einem Gegenstande zum anderen im Zimmer und verrieten deutlich, dass sie errate, weshalb ich gekommen sei, mit ihr zu sprechen. Da ich dies sah, hielt ich es für das Beste, mit möglichst geringem Zeitverluste zur Sache zu kommen. »Einer der Zwecke, die mich zu Ihnen führen, mein liebes Kind«, begann ich, »ist, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich muss heute nach London zurückkehren, und ehe ich abreise, muss ich ein paar Worte über Ihre Angelegenheiten mit Ihnen sprechen.« »Es tut mir sehr leid, dass Sie schon abreisen müssen, Mr. Gilmore«, sagte sie, mich liebevoll anblickend. »Es erinnert mich an die alten, glücklichen Zeiten, Sie hier zu sehen.« »Ich hoffe, imstande zu sein, wiederzukommen und jene glücklichen Erinnerungen noch einmal wieder zu erwecken«, fuhr ich fort. »Da jedoch über die Zukunft immer eine Ungewissheit herrscht, so muss ich meine Gelegenheit benutzen und jetzt gleich mit Ihnen reden.« »Ich bin Ihr alter Advokat und Freund und darf Sie wohl, ohne Sie zu verletzen, an die Möglichkeit Ihrer Vermählung mit Sir Percival Glyde erinnern.« Sie nahm ihre Hand so schnell von dem kleinen Album, als ob es plötzlich glühend heiß geworden und sie verbrannt hätte. Sie faltete ihre Finger heftig auf ihrem Schoße und ihre Augen senkten sich wieder zu Boden. Ein Ausdruck von Zwang ruhte auf ihrem Gesichte, der beinahe ein Ausdruck von Schmerz schien. »Ist es durchaus notwendig, darüber zu sprechen?« fragte sie mit leiser Stimme. »Es ist notwendig, der Sache zu erwähnen«, entgegnete ich, »aber nicht darauf zu verweilen. Lassen Sie uns einfach annehmen, dass Sie entweder heiraten oder nicht heiraten werden.« »Im ersteren Falle muss ich vorbereitet sein, Ihren Kontrakt abzufassen, und dies darf ich nicht tun, ehe ich als Sache der Höflichkeit Sie zu Rate ziehe.« »Dies mag vielleicht meine einzige Gelegenheit sein, Ihre Wünsche über den Gegenstand zu vernehmen. Lassen Sie uns daher den Fall Ihrer Vermählung annehmen und erlauben Sie mir, Sie in möglichst wenigen Worten zu unterrichten, was Ihre Lage augenblicklich ist und was Sie in Zukunft aus derselben machen können, wenn es Ihnen gefällt.« Ich erklärte ihr den Zweck eines Heiratskontraktes und was ihre Aussichten seien. Erstens, sobald sie mündig sein werde, und zweitens beim Ableben ihres Onkels, indem ich sie auf den Unterschied aufmerksam machte zwischen demjenigen Eigentum, von dem sie nur den Nießbrauch haben, und dem, welches ganz ihrer eigenen Willkür überlassen sein werde. Sie hörte mich aufmerksam, doch mit dem gezwungenen Ausdrucke im Gesichte an, während ihre Hände noch immer nervös gefalten in ihrem Schoße lagen. »Und jetzt«, sagte ich, »indem ich schloss, sagen Sie mir, ob in dem soeben angenommenen Falle Sie wünschen, dass ich irgendeine Bedingung für Sie mache, nachdem dieselbe natürlich Ihrem Vormunde zur Genehmigung vorgelegt worden, da Sie noch nicht mündig sind.« Sie bewegte sich unruhig auf ihrem Stuhle, dann sah sie mir plötzlich sehr ernst ins Gesicht. »Wenn es geschieht«, begann sie leise, »wenn Sie sich verheiraten«, fügte ich ihr aushelfend hinzu. »Geben Sie es nicht zu, dass er mich von Marian trennt«, rief sie mit einem plötzlichen Ausbruch von Energie. »Oh, Mr. Gilmore, bitte machen Sie es zum Gesetz, dass Marian bei mir bleibt.« Unter anderen Verhältnissen hätte mich diese so vollkommen weibliche Auslegung meiner Frage nach der vorhergegangenen langen Erklärung wahrscheinlich amüsiert, aber ihre Blicke und der Ton, mit dem sie sprach, waren derart, dass sie mich mehr als ernst machten, mich betrübten. Ihre Worte, so wenige ihrer waren, verrieten ein verzweifeltes Festhalten an der Vergangenheit, das für die Zukunft nichts Gutes prophezeite. »Dass Marian Halcombe bei Ihnen bleibt, kann leicht durch Privatübereinkunft bestimmt werden«, sagte ich. »Sie haben meine Frage kaum verstanden, glaube ich. Sie betraf Ihr Eigentum, die Verfügung über Ihr Geld. Gesetz, Sie machten ein Testament, sobald Sie mündig würden. Wem würden Sie Ihr Vermögen hinterlassen?« Marianne ist mir sowohl Mutter als Schwester gewesen, sagte das liebe, zärtliche Mädchen, indem ihre schönen blauen Augen glänzten. »Darf ich es nur Marianne hinterlassen, Mr. Gilmore?« »Gewiss, liebes Kind,« entgegnete ich, »doch bedenken Sie, welch eine große Summe es ist. Möchten Sie Miss Halcombe das Ganze vermachen?« Sie zögerte, die Farbe wechselte schnell auf ihren Wangen und ihre Hand stahl sich nach dem kleinen Album zurück. »Nicht das Ganze,« sagte sie, »es ist noch außer Marianne jemand...« Sie schwieg und errötete tiefer, und die Finger der Hand, die auf dem Album ruhte, schlugen leise auf den Rand der Zeichnung, als ob ihre Gedanken sie mechanisch nach der Erinnerung einer geliebten Melodie bewegten. »Sie meinen, außer Miss Halcombe noch ein anderes Mitglied der Familie?« sagte ich, da ich sah, dass sie verlegen darüber war, wie sie fortfahren sollte. Tiefe Röte verbreitete sich über Stirn und Nacken und die nervösen Finger fassten plötzlich den Rand des Buches. »Es ist noch jemand da,« sagte sie, meine letzten Worte unberücksichtigt lassend, obwohl sie dieselben offenbar gehört hatte. »Es ist noch jemand da, der vielleicht gern ein kleines Andenken hätte, wenn ich es vermachen dürfte. Es würde kein Unrecht darin sein, wenn ich vorher sterben sollte.« Sie schwieg wieder. Die Farbe, die so plötzlich in ihre Wangen gestiegen, verließ dieselben ebenso plötzlich wieder. Die Hand auf dem Album ließ dasselbe los, zitterte ein wenig und legte das Buch ein wenig weiter von ihr fort. Sie blickte mich einen Augenblick an, dann wandte sie den Kopf zur Seite. Ihr Taschentuch fiel zu Boden, als sie ihre Stellung veränderte, und plötzlich barg sie ihr Gesicht in den Händen. Traurig, wenn man sich ihrer erinnerte, wie ich es tat, als das lebhafteste, fröhlichste Kind, das den ganzen Tag hindurch jubelte, und sie jetzt so zu sehen in der Blüte ihrer Jugend und Schönheit, so gebrochen, so gebeugt. In der Betrübnis, die sie mir verursachte, vergaß ich die Jahre, die vergangen waren, und die Veränderung, die sie in unserem Verhältnisse zueinander hervorgebracht hatten. Ich zog meinen Stuhl dicht an sie heran, nahm das Taschentuch vom Teppiche auf und zog ihre Hände sanft von ihrem Gesichte herab. »Weine nicht, mein liebes Kind«, sagte ich und trocknete die Tränen, mit denen sich ihre Augen füllten, als ob sie noch die kleine Laura Fairley von vor 10 Jahren gewesen sei. Es war die beste Art und Weise, sie ihrer Fassung wiederzugeben. Sie legte ihren Kopf auf meine Schulter und lächelte matt durch ihre Tränen hindurch. »Es tut mir sehr leid, dass ich mich so vergessen habe«, sagte sie ungekünstelt. »Ich bin nicht wohl gewesen. Ich bin seit kurzem sehr nervenschwach geworden. Und wenn ich allein bin, weine ich oft ohne alle Ursache. Mir ist jetzt besser. Ich kann Ihnen jetzt antworten, wie ich sollte, Mr. Gilmore. Gewiss, ich kann es.« »Nein, nein, mein Kind«, erwiderte ich, »wir wollen die Sache für jetzt als abgemacht ansehen. Sie haben genug gesagt, um mich zu bevollmächtigen, Ihre Interessen nach Kräften zu wahren, und die Einzelheiten können wir bei Gelegenheit feststellen. Wir wollen die Sache hiermit ruhen lassen und von etwas anderem reden.« Ich leitete das Gespräch sofort auf andere Gegenstände. In 10 Minuten war sie in besserer Stimmung und ich stand auf, um Abschied zu nehmen. »Kommen Sie bald wieder«, bat sie ernstlich. »Ich will versuchen, den gütigen Anteil, den Sie an mir nehmen, besser zu verdienen, wenn Sie nur wiederkommen wollen.« Noch immer dies Festhalten an der Vergangenheit. Die Vergangenheit, die ich auf meine Art, wie Miss Halcombe auf die ihre, für sie repräsentierte. Es betrübte mich tief zu sehen, dass sie schon am Anfange ihrer Lebensbahn zurückblickte, wie ich am Ende der meinigen zurückblicke. »Falls ich wiederkomme, so hoffe ich, Sie wohler zu finden«, sagte ich, »wohler und glücklicher. Gott segne Sie, mein liebes Kind.« Sie antwortete, indem sie mir ihre Wange zum Kusse hinhielt. »Sogar Advokaten haben Herzen, und meines tat mir weh, als ich Abschied von ihr nahm.« Unsere ganze Unterredung hatte wenig länger als eine halbe Stunde gewährt. Sie hatte in meiner Gegenwart nicht eine Silbe geäußert, um die offenbare Unruhe und Bangigkeit über die Aussicht ihrer Vermählung zu erklären. Doch hatte sie mich für ihre Ansicht der Frage gewonnen, ich wusste weder wie noch warum. Ich war mit dem Gefühle ins Zimmer getreten, dass Sir Percival alle Ursache habe, über ihr Benehmen gegen ihn unzufrieden zu sein. Ich verließ es mit der heimlichen Hoffnung, dass sie ihn beim Worte nehmen und ihre Freigebung von ihm fordern möge. Ein Mann in meinen Jahren und von meinen Erfahrungen hätte klüger sein sollen, als auf diese unverständige Weise hin und her zu schwanken. Ich kann mich nicht entschuldigen, ich kann nur die Wahrheit sagen, es war einmal so. Die Stunde meiner Abreise nahte jetzt heran. Ich ließ Mr. Farley sagen, ich wolle ihm, falls es ihm gefällig, meine Aufwartung machen, um ihm Adieu zu sagen, dass er mich jedoch entschuldigen müsse, falls ich in Eile sei. Er schickte mir einen mit Bleistift geschriebenen Zettel mit folgenden Zeilen. »Herzlichen Gruß und die besten Wünsche, lieber Gilmore. Jede Eile ist mir unbeschreiblich nachteilig. Bitte pflegen Sie sich. Adieu.« Ehe ich abreiste, sah ich Miss Halcombe einen Augenblick allein. »Haben Sie Laura alles gesagt, was Sie ihr zu sagen hatten?« fragte sie. »Ja«, entgegnete ich, »sie ist sehr leidend und nervenschwach. Ich bin froh, dass sie sie hat, dass sie sich ihrer annehmen können.« Miss Halcombs scharfer Blick ruhte aufmerksam auf meinem Gesichte. »Sie haben Ihre Meinung über Laura geändert«, sagte sie. »Sie sind heute bereitwilliger, Entschuldigungen für sie zu machen, als sie gestern waren.« »Kein vernünftiger Mann lässt sich unvorbereitet auf ein Wortgefecht mit einem Weibe ein. Ich erwiderte bloß, lassen Sie mich wissen, was sich zuträgt. Ich will nichts anfangen, bis ich von Ihnen höre.« Sie sah mir noch immer scharf ins Gesicht. »Ich wollte, es wäre alles vorbei und glücklich vorüber, Mr. Gilmore, und dasselbe wünschen Sie.« Mit diesen Worten verließ sie mich. Sir Percival bestand sehr höflich darauf, mich bis an den Wagenschlag zu begleiten. »Falls Sie je in meine Nachbarschaft kommen, bitte ich Sie, nicht zu vergessen, dass ich aufrichtig unsere Bekanntschaft zu befestigen wünsche. Der erprobte und bewährte Freund dieser Familie wird in jedem mir gehörigen Hause stets ein willkommener Gast sein.« Ein wahrhaft unwiderstehlicher Mann, höflich, rücksichtsvoll und auf eine bezaubernde Art frei von allem Stolze. Jeder Zoll ein Gentleman. Als ich nach der Station abfuhr, fühlte ich, dass ich mit Freuden alles tun könnte, um Sir Percival Glides Interessen zu fördern. Alles in der Welt, nur nicht den Heiratskontrakt seiner Frau aufsetzen. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 18. Januar 2024.